1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute und wir machen heute Nacht hier einen Jahresrückblick. Mein Jahr 2007. Und ich möchte gerne mit euch reden über euer Jahr 2007. Was war das absolute Top-Ereignis in eurem Leben in diesem vergangenen Jahr, in diesem Jahr 2007? Was war das Schönste? Was war das Bewegendste? Was war das Traurigste? Was war vielleicht auch das Grauseligste, was ihr erlebt habt? Oder das Verrückteste? Vielleicht können wir ja sogar mit dem Ehepaar sprechen, die 15 Millionen gewonnen haben. Das ist ja nun das Top-Ereignis wahrscheinlich überhaupt für die beiden gewesen. Wie auch immer, ich möchte gerne einen Rückblick machen mit euch zusammen über euer Jahr. Was war euer Jahr 2007? Was war das Top-Ereignis, das wichtigste Ereignis für euch, das für euch wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben wird, wenn ihr an dieses Jahr 2007 denkt? Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt und mit mir darüber reden wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Bin sehr gespannt und begrüße herzlich den ersten Anrufer, und das ist der Sascha. Sascha ist 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sascha. Ja. 2007. Ja, 2007. Also ist für mich das penetranteste Jahr, was ich bis jetzt erlebt habe. Das penetranteste Jahr? Ja, durch halt zwei Mädels, die ich kennengelernt habe. Anfang dieses Jahres habe ich ein Mädchen kennengelernt, ich nenne sie mal Melanie, um die nachher auseinanderzuhalten. Ja. Habe ich kennengelernt, war dann 8 Monate mit ihr zusammen. Mhm. Die Beziehung hat nicht geklappt, und weil sie halt Drogen nehmen wollte, und ich habe gesagt, hier, das läuft so nicht, und dann ist die Beziehung auseinandergegangen, habe dann aber versucht, sie irgendwie wieder zurückzubekekommen. Mhm. Und habe dann, also bin öfters aufgetaucht bei ihr vor der Tür, habe gesagt, Schatz, ich liebe dich, ich brauche dich, komm bitte wieder zu mir zurück. Mhm. Und sie als Belästigung aufgefasst. Mhm. Und als Stalker hat sie mich dahingestellt, und bei jedem Erscheinen hat sie dann die Polizei gerufen. Oh. Ob ich was getan habe oder nicht. Also ich habe da nichts getan, ich habe mich da vor die Türe gekniet und habe gesagt, bitte komm zu mir zurück. Was sie gemacht hat, ist schon krass, ne? Wenn du vor der Tür kniest und sagst, bitte komm zu mir zurück. Wenn man das einmal macht, ist das vielleicht okay, aber immer wieder ist das schon. Nein, ich habe jetzt nicht jedes Mal mich hingekniet. Nein, aber ich bin halt da aufgetaucht und habe da geklingelt und habe gesagt, komm zu mir zurück, Schatz, ich brauche dich. Okay, aber Schatz wollte nicht. Richtig. Schatz hat die Polizei angerufen. Genau, jedes Mal bei jedem Erscheinen hat sie dann die Polizei angerufen. Mhm. Und dadurch konnte sie sich nachher eine einstweilige Verfügung holen. Ja. Oh ja. So, mhm. Und so dann ein, zwei Wochen später, sagen wir 3 Wochen später, habe ich dann auch kapiert, dass ich da nicht weiter landen kann. Ja. Und habe dann auch die Finger davon gelassen, weil ich natürlich nicht gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen wollte. Sehr löblich. Bitte? Sehr löblich. Ja, ja. Ja, und hab dann 6 Monate später, sagen wir nicht 6 Monate später, also 5 Monate später, so, ja, habe ich dann ein anderes Mädchen kennengelernt. Mit der ersten warst du wie lange zusammen? Hast du gerade nicht gesagt? 8 Monate? 8 Monate. 8 Monate. Genau. So ungefähr, also, ja, so 7, 8 Monate kann man jetzt nicht glauben. So, da sind wir jetzt ungefähr so im Jahr, im August. Nein, im Juli. Im Juli. Okay. Genau, machen wir jetzt keine kleine Rechnerei hier. Okay. Ja, ein paar Monate später habe ich dann die andere kennengelernt, nennen wir sie Nadja. Nennen wir sie Nadja, genau. Ja, und sie hatte schon ein Kind, und habe gedacht, es wird alles besser laufen. Und am Anfang haben wir uns auch sehr gut verstanden, und 3 Monate waren wir zusammen, bis wir dann gemerkt haben, es klappt doch nicht. Mhm. Im Endeffekt habe ich dann herausgefunden, dass die zwei Mädels, die Melanie und die Nadja, sich kennen. Ja. Dann hat Melanie mit Nadja geredet und hat sich dann auch noch eine, also hat sie ihr geraten, sich auch eine einstweilige Verfügung zu geben. Du lieber Himmel. Und da habe ich nämlich gar nichts gemacht bei der Nadja, und ja, dann habe ich mir die einstweilige, also hat sie sich die einstweilige Verfügung geholt. Mhm. Und im Endeffekt hat sie mich nachher wieder angerufen und hat gesagt, ey Schatz, ich brauche dich, ich liebe dich, genau andersrum, ne? Ja. Und hat gesagt, komm bitte wieder zu mir zurück, hat am Telefon Rotz und Wasser geholt, und ich bin so doof gewesen und habe mich darauf eingelassen. So. Und bis dahin? ich bin dahin und sitze mal hier in der Wohnung und küsse sie so und sage so, ey, ich freue mich, dass ich wieder mit dir zusammen bin und etc. Wir reden von Nadja, ne? Nochmal klar. Wir reden von Nadja, richtig. So, und was passiert? Viertelstunde später, 20 Minuten später, klopft es an der Türe, steht die Mutter da, steht der Onkel da, der will mir aufs Maul hauen, sie hat die Polizei angerufen. Ach, und ja. War das eine Falle oder was? Genau, haben sie mich in die Falle gelockt. Und somit habe ich gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen und es ist ein Ordnungshaft verhängt worden gegen mich. Und hast eine Verhandlung am Hals? Das ist morgen. Das ist morgen? Richtig. Morgen habe ich die Verhandlung. Ja. Das ist ja ein tolles Jahr. Das ist ja das Glücksjahr in Sachen Frauen für dich. Also sowas Penetrantes wie die zwei Frauen habe ich nicht erlebt bisher. Mann. Also es ist nicht normal, ne? Wie verrückt, dass die beiden sich dann auch kannten und... Ja, weißt du, die haben sich durch ein Mädchen, durch eine Ex-Freundin von einem Kollegen kennengelernt, ja, und dadurch haben sie auch die Telefonnummer voneinander bekommen. Verstehe. Und dadurch haben sie sich auch getroffen. Hältst du es denn für möglich, dass Nadja, also die zweite, gar nicht wirklich in dich verliebt war, sondern dass die geleitet wurde von der ersten, um dir eins auszuwischen? Hältst du es für möglich? Also jetzt im Nachhinein könnte man es für möglich halten. War gerade mein erster Gedanke, weil das ist ja so, warum sollte die zweite dir nun auch auf diese Art und Weise so einen auswischen? Warum? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also vielleicht, weil ich auch nachher so resigniert habe und einfach mich nicht mehr gemeldet habe bei ihr und so, ne? Und ich weiß es nicht. Also ich habe dann auch versucht, natürlich irgendwie einiges in die Wege zu leiten bei der Melanie, weil ich mich auch irgendwo auf irgendeine Art und Weise rächen wollte, weil sie sich ja eine einstweilige Verfügung geholt hat ohne Grund. Ja, was natürlich schon falsch war. Im Prinzip sollst du die Finger davon lassen und gut ist, ne? Ja, also ich wollte moralisch mich an ihr rächen, jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Taten oder so. Ja. Also habe ich ihr auch nicht mehr genährt. Okay, Melanie ist jetzt vom Tisch, das Thema. Jetzt Moment mal, Melanie ist vom Tisch insofern. Was ich vergessen habe, ist, ich habe die Melanie irgendwann mal auf der Straße getroffen und dann habe ich die gefragt, wie geht's dir, was machst du so, ach, alles in Ordnung und wir können ja nochmal telefonieren, wir haben dann zusammen was gegessen und das Schönste ist dann, ich verabschiede sie, sagte, ich möchte mit dir nie mehr wieder Stress haben, es ist für mich alles erledigt, okay, das war dann für mich auch erledigt, zwei Wochen später habe ich einen Brief im Briefkasten, wo drin steht, von ihrem Anwalt, ich hätte sie belästigt. Unfassbar. Du verlierst ja den Glauben an die Frauen. Das hundertprozentig. Also, also ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich muss dir das nächste Mal einen Mann aussuchen. Da hast du vielleicht geht's vielleicht anders zu. Ich glaube nicht, dass ich dafür der Typ bin. Also. Sag mal, morgen die Verhandlung, was könnte da passieren, morgen schlimmstenfalls für dich? Also wenn ich nicht bewiesen bekomme, dass die zwei einen Komplott gegen mich geschmiedet haben, dann kann sein, dass ich ein Ordnungsgeld aufgebrummt bekomme. Ja. Das kann sich dann von 1.000 bis 250.000 Euro verlaufen. Das ist natürlich immer so eine Bisssumme, ne? Ja, ja. Und wenn ich die nicht dann zahlen kann, muss ich ersatzweise in Ordnungshaft. Und dann wäre ich, also jeder sagt, der ins Gefängnis geht, ich bin unschuldig. Aber es ist ja jetzt in dem Fall eine andere Sache. Es ist ja keine kriminelle Sache. Und verstehe, du hast einen Anwalt. Ich habe keinen Anwalt. Du hast keinen Anwalt. Das ist das Problem, weil ich dann mir das nicht leisten kann. Und die wollen 200 Euro Vorschuss haben. Und ja, ich habe zwar 6 Zeugen, die bezeugen können, was da so abgegangen ist und so, aber im Endeffekt stehe ich eigentlich für mich selbst, also zivilrechtlich. Ne? Mann, das ist aber wirklich eine üble Sache, in die du da reingeraten bist. Mhm. Wirklich. Ja. Ja, ich wollte dann hier nur mal mit ins Fernsehen gehen, weil das ist ja schon ein starkes Stück und vielleicht hören die zwei jetzt auch zu. Mhm. Hiermit bestelle ich denen schöne Grüße. Ich schaffe das schon, ne? Ja. Ja, Sascha, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als dir die Daumen zu halten, dass da morgen das alles gut über die Bühnen geht. Mhm. Und vor allen Dingen einen noch schärferen und besseren Blick auf die Frauen vielleicht demnächst, ne? Ja, also natürlich ein Vertrauen zu finden bei einer neuen Frau jetzt ist schwer. Ist schwer, kann ich verstehen, nach solchen Vorkommnissen. Dennoch muss man jeder Frau und jedem Menschen eine neue Chance geben wieder, wenn irgendjemand Neues auftaucht. Ja, klar. Ist klar, ne? Ja. Toi, toi, toi für morgen, Sascha. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute, tschüss. Schöne Sendung. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr lieben, Jahresrückblick 2007, den machen wir auch, den machen ja alle, den macht Herr ja auch und den macht Herr Kerner und ich weiß nicht, wo es da so eine Sendung nach gibt, aber da tauchen ja meistens immer sehr prominente Leute auf. Hier bei uns seid ihr meine Stars. Das heißt, ihr erzählt mir von eurem Leben, von dem Top-Ereignis in eurem Leben oder also in diesem Jahr in eurem Leben oder was euch dieses Jahr besonders geprägt hat. So wie Sascha es gerade erzählt hat, das waren ja einige Ereignisse und das war das Prägendste für ihn. Also wenn ihr mir gerne über euer Jahr 2007 erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Thomas. Thomas ist 45 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Ja, danke, auch so. Schön, mit dir zu reden. Wie war dein Jahr 2007? Noch ist es ja nicht ganz vorbei, aber wir sagen es mal so. Ja, also das Jahr war nicht so besonders berauschend. Ja? Es sind einige Dinge vorgefallen in meinem Leben, die nicht so günstig waren. Was war so das Ereignis, von dem du sagst, das ist jetzt das prägendste Ereignis in diesem Jahr? Ja, das prägendste Ereignis in diesem Jahr ist eigentlich, dass ich durch meinen letzten Arbeitgeber, das hat sich eigentlich 2006 ereignet, in diesem Jahr große rechtliche Probleme bekommen habe, weil der Chef mich da mit in seine Geschäftsführung einbezogen hat und mich mehr oder weniger als Hafter missbraucht hat, praktisch. Oh, das heißt, da ist jetzt irgendwas schief gelaufen und du hast Schulden am Hals? Ja, nee, hätte ich fast gehabt. Das hat sich Gott sei Dank alles nun aufgeklärt, inzwischen weitgehend. Aber das Jahr war insgesamt sehr kurios. Also ich musste ganz schön zittern, dass ich da nicht tatsächlich in die Haftung gerate. Ja, um wie viel Geld ging es denn da? Das wäre letztendlich dann mit Sicherheit um einige tausend Euro gegangen, Sozialversicherungsbeiträge für die Firma und. Also es wäre schon heftig gewesen. Die wollten bei mir also auch privat fänden und alles mögliche, obwohl ich da eigentlich gar nicht wirklich was mit zu tun hatte, ne? Ja. Was für eine Konsequenz hat das denn jetzt für dich? Dein Arbeitgeber wollte dich damit mit einbinden. Ist der jetzt pleite? Oder? Der pleite, der hat eine EV abgegeben, also eine eidesstattliche Versicherung, bei ihm ist nichts zu holen. Ja. Hatte mich vorher guten Gewissens, weil er wusste, dass ich meinen Arbeitsplatz nicht verlieren wollte, oder wir alle nicht, und hat mich dann da in die Geschäftsleitung buxiert. Ach so. So nach dem Motto, ach Thomas, komm doch, ne, und, du musst mir helfen und alleine schaffe ich das nicht und so. Ne? Mhm. Und dann habe ich das gemacht, weil ich allen den Dienst erweisen wollte. Man muss sagen, dass in der Firma fast ausschließlich Schwerbehinderte gearbeitet haben. Bist du auch schwerbehindert? Ja, ich bin blind. Ach, du bist blind? Ja. Und bedeutet das jetzt, wenn diese Firma in solche Turbulenzen gekommen ist, dass du deinen Arbeitsplatz los bist? Ja, die Firma ist dann aufgelöst worden, letztendlich. Ja. Und dann blieben die Schulden natürlich übrig, ne? Diese offenen Sozialversicherungsbeiträge. Ja, und du hast deinen Arbeitsplatz verloren. Arbeitsplatz weg, Jobcenter, Und ja. Ja, ich meine, das ist ja dann das Dramatischste eigentlich wahrscheinlich für dich, ne? Dass du deinen Job verloren hast. Ja, klar. Jahr. Und dann teilweise haben dann Mitarbeiter gegen mich geklagt auf ihre Gehälter, die offen waren. Ich hatte ja selber noch offene Gehälter, aber die haben dann gegen mich auch noch geklagt, weil ich ja angeblich mit in der Geschäftsleitung war. Du lieber Himmel. Aber aus dieser Haftungsnummer bist du raus. Weitgehend raus. Weitgehend heißt, dass, im Prinzip droht dir da nicht mehr viel. Nein. Nee. Nein. Aber du bist arbeitslos. Ich bin jetzt arbeitslos schon seit einem Jahr. Daraus hat sich jetzt entwickelt, dass wir noch unsere Wohnung jetzt verlassen müssen. Wer ist wir? Deine Frau und du? Meine Frau und ich, ja. Weil wir, die Wohnung ist zu groß. Mein Sohn ist ausgezogen im August und jetzt ist die Wohnung zu groß und das Jobcenter sagt zur Minimierung der Miete. Verstehe. Dann ist das aber ein übles Jahr für dich. Ja, und dann war noch im August, mussten wir noch unseren Sohn raus katapultieren, weil das nicht mehr so geklappt hat im häuslichen Umfeld. Der wurde 18 2006 und hat dann den großen Macker markiert, hat die Schule geschmissen und ach, da waren so viele Dinge. Das kam dann auch noch dazu an Aufregung. Also ihr müsst jetzt in eine kleine Wohnung. Du hast keine Arbeit. In der Familie hängt es auch so ein bisschen schief da mit dem Sohn. Ja, richtig. Und dann ist noch im Oktober mussten wir noch meinen Blindenführhund einschläfern lassen. Oh, auch das ist aber noch einen Schlaganfall und da mussten wir die auch noch einschläfern lassen. Das ist aber traurig. Ich könnte mir vorstellen, dass, so ist mir das ja schon klar, dass man ein sehr intensives Verhältnis zu einem Tier aufbaut, wenn man viele Jahre mit ihm zusammen ist. Aber ein Blindenhund ist ja noch was viel Engeres für einen Menschen, der blind ist. Also es war schon ganz schön schlimm. Wie lange hast du mit diesem... Vor allem, weil das so kurzfristig war. Also sie war bis morgens noch ganz fit und kippte um und hatte dann den Schlaganfall und dann sind wir zur Tierklinik gefahren. Ja. Sie ist erst noch falsch vom Tierarzt behandelt worden und dann sind wir in die Tierklinik hier gefahren und dann das sofort erkannt. Wie lange war dieses Tier bei dir gewesen? 10 Jahre, über 10 Jahre. 10 Jahre, gut, dann gibt sich ja wirklich eine ganz intensive Bindung. Ne? Ja, das war schon ziemlich heftig. Puh, das ist aber ein heftiges Jahr, Thomas. Ja, also jetzt können wir wirklich nur hoffen, dass 2008 deutlich besser wird. Du sagst, dass du blind bist. Bist du von Geburt an blind? Ja, ich konnte früher etwas mehr noch sehen, aber auch nur so 3-4%. Ja. durch den grünen Star, den ich habe, ist das jetzt also weitgehend weg. Also mit Licht so, das sehe ich noch ein bisschen, aber ja, da eigentlich nicht mehr. Und ist deine Frau auch sehbehindert? Na, ja, die ist leicht sehbehindert, aber das ist kaum. Also einen Führerschein kriegt sie nicht, aber sonst kann sie noch relativ gut gucken. Ja, weißt du, du klingst nach all diesen heftigen Schlägen dieses Jahr dann irgendwie in der Stimme noch relativ optimistisch. Ja, ich bin Optimist, obwohl ich jetzt genau weiß, dass ich es sehr schwer haben werde, auch wieder auf den Markt zu kommen. Ich bin eigentlich Masseur und da sind die Stellen nicht gerade gut gesehen. Versuche jetzt auch noch einen neuen Berufsweg irgendwie zu beschreiten, Richtung Bürokaufmann oder irgendwas. Da habe ich also jetzt diese Woche auch schon Gespräche geführt mit einem Berufsförderungswerk. Ich plane immer weiter, es muss ja irgendwie weitergehen. Ja, das ist natürlich eine tolle Einstellung, die ich auch sehr bewundere. Aber manch einen haut natürlich sowas, so die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, würde manch einen schon sehr umhauen. Und da würde man erstmal auf der Erde liegen und die Hunden lecken, ne? Aber was, ja, das ist richtig. Aber das hilft ja auch nicht weiter. Nee, es hilft nicht weiter. Das hilft nicht weiter. Man muss dann schon sehen, dass man nach vorne guckt und hofft, dass es besser wird. Ja, auch jetzt hier mit dieser Wohnungsgeschichte versuche ich mich jetzt auch so weitgehend zu wehren, wie es eben geht. Ja. Wie lange habt ihr in dieser Wohnung schon gewohnt jetzt? Bitte? Wie lange habt ihr in dieser jetzigen Wohnung schon gewohnt? 7 Jahre. 7 Jahre. Und ja, das war auch mal unsere Eigentumswohnung. Die haben wir dann wieder verkauft und wohnen jetzt als Mieter da drin. Mhm. Und jetzt müsst ihr da auch noch raus. Und jetzt müssen wir da auch noch raus. Und es muss ein neuer Blindenhund her. Ja, und ja, wer weiß, was wir dann kriegen. Das ist ja mit der Mobilität dann auch oftmals nicht so leicht. Verstehe. Mensch, Thomas, also das tut mir leid, dass das wirklich dieses Jahr so schief für dich gelaufen ist. Tut mir wirklich sehr leid. Und drücke dir von Herzen die Daumen, dass sich das wieder fügt. Also das Wichtigste ist, glaube ich, eine Arbeit, ne? Das wäre das Tollste. Also das wenn einer Masseur oder einen guten schreibenden Bürokaufmann braucht, Telefonisten, könnte zu mir hinleiten. Würden wir glatt in diesem Fall auch wirklich sehr gerne tun, Thomas. Ich brauche dringend was. Ja, dann wünsche ich dir und deiner Familie von Herzen alles Gute, trotzdem schöne Weihnachten und vor allen Dingen richtig viel besseres Jahr 2008. Danke, das wünschen wir dir auch, Domian. Ich habe noch eine Frage. Ja. Du hast ja deine Bücher geschrieben, ja, die ich auch sehr gerne eigentlich lesen würde, ja, aber ich habe gesehen, dass es die gar nicht als Hörbücher gibt. Das ist wirklich ein großes Manko, da hast du recht. Von Domian persönlich aufgelesen. Ja, ja, ja. Aber es wird demnächst ein neues Buch geben und das gibt es dann auch als Hörbuch. Super, ja, dann bin ich dabei. Ja, super. Lieber Thomas, ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss. Ich dir auch alles Gute. Danke sehr, tschüss. Hier ist die Michaela. Michaela ist 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Also bei mir ist es noch nicht morgens, bei mir ist es noch abends, weil ich habe heuer beschlossen, auszuwandern. Ach, auszuwandern? Ja. Du hast beschlossen, auszuwandern. Wohin willst du auswandern? Also ich bin schon ausgewandert, wir telefonieren jetzt gerade, also ich telefoniere mit dir aus New York. Ach so, jetzt verstehe ich das auch gerade, bei uns ist es noch nicht guten Abend oder guten Morgen. Wie spektakulär, wie viel Uhr ist es jetzt bei euch? 19.15 Uhr ungefähr. 19.15 Uhr, das ist jetzt New Yorker Zeit. Und ich hörte jetzt aus der Sprache, wie du sprichst, mit heuer ausgewandert, dass du irgendwie aus dem alpenländischen Raum kommst. Stimmt, höre ich da richtig? Ich bin aus Österreich. Du bist Österreicher, wie schön. Und du hast entschieden, von Österreich oder aus Österreich auszuwandern nach New York. Genau. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Wobei, ich muss kurz die Vorgeschichte erzählen. Also ich habe schon eine Zeit lang mal in New York gelebt. Mhm. Ich bin damals 1999 hergekommen, anders mit dem Plan, nur für ein Jahr hier zu bleiben. Mhm. Aus dem Jahr wurden dann 5 Jahre, weil ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt habe. Aber es war immer der Hintergedanke, nein, irgendwann muss ich wieder nach Österreich zurück, weil eigentlich ist dort mein Leben. Und ja, 2004 bin ich dann zurückgegangen und... Lass mich kurz zwischenfragen. Man kann ja nicht einfach so lange in Amerika bleiben. Was hast du gemacht in New York? Ja, also damals bin ich mit einem Programm hergekommen. Es war Lehrermangel in New York, also vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern. Du bist Lehrerin. Und ich habe dann eben Mathematik unterrichtet und von daher habe ich auch ein Visum bekommen und das war eigentlich sehr einfach alles. Also bürokratisch waren das keine Probleme. Nein, kaum. Also dann aber bist du in das schöne Österreich zurückgegangen. Ja. Und hast gedacht, das ist zwar hier sehr schön, aber das Herz zieht's doch nach New York. Ja, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Also ich muss sagen, ich mag Österreich nach wie vor sehr gerne. Also ich fahre dort sehr gerne auf Urlaub hin und natürlich die Natur fehlt hier natürlich schon sehr. Aber ich habe... Ja, aber die habt ihr in Amerika auch. Da musst du nur ein bisschen rausfahren. Da hast du ja auch die deutsche... Naja, da muss man von New York schon sehr weit rausfahren. Das stimmt, also das stimmt. Schon weit. Ja. Das Einzige, was wir halt hier haben, was in Österreich fehlt, ist das Meer. Und das genieße ich halt schon sehr. Ja. Also das ist halt... So, aber das war jetzt wirklich im Jahre 2007 das für dich spektakulärste Ereignis, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt endgültig in die Vereinigten Staaten nach New York. Ja, genau, weil es einfach auch, also ich habe es wirklich probiert, in Österreich wieder Fuß zu fassen, habe auch eine Wohnung gekauft und eigentlich einen guten Job auch gehabt. Ja. Aber es hat einfach nicht gepasst und ich habe mir 3 Jahre Zeit gegeben und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, nein, es wird einfach nichts. Irgendwie, ich habe einfach immer öfter Heimweh nach New York gehabt. Ja. Und immer wenn ich so Sendungen gesehen habe im Fernsehen über das Auswandern, habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich das jetzt sein. Ja, also, hast du denn jetzt, war das diesmal schwierig, so bürokratisch, organisatorisch? Hast du die Staatsbürgerschaft oder wie ist das jetzt? Nein. Also ich bin noch einmal mit dem gleichen Programm jetzt hergekommen. Ja. Und jetzt einmal habe ich für 3 Jahre ein Visum und dann muss ich weiterschauen. Also dann muss ich schauen, dass ich eben eine Green Card bekomme oder... Genau. Ja, es steht halt noch in den Sternen. Also ich werde zumindest wahrscheinlich sogar bis zu 6 Jahre ein Visum haben. Und du bist nach wie vor Mathematiklehrerin. Ja, genau, ja. Ja. Was war denn, kannst du das beschreiben? Was hat die Sehnsucht ausgemacht nach New York? Also erstens muss ich sagen, dass die Stadt immer für mich total faszinierend war und ich einfach mich immer hier irrsinnig wohlgefühlt habe. Ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, hier Ausländer zu sein. Mhm. Und es ist, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, als ich nach New York gekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ja, da gehöre ich her. Also das ist wirklich schwer zu beschreiben, aber... Wo wohnst du in New York? Das war wieder genauso. Also, ich wohne in Brooklyn. In Brooklyn, ja. Ich meine, die Österreicher sind ja groß angesagt in Amerika, ne? Es gibt ja fast einen Präsidenten schon, der Österreicher ist oder... Er könnte, die Österreicher machen ja große Karriere in naja, ja, manche. Wenn wir da an Herrn Schwarzenegger denken, der ja deshalb nicht Präsident werden kann, weil er Ausländer oder eine ausländische Herkunft hat. Ja. Ne? Und wenn es das Gesetz nicht gäbe in den USA, hätte er, glaube ich, ganz gute Chancen. Ja, also das, wenn, wie gesagt, Staatsbürgerschaft wäre halt eine feine Sache, weil so... Also wenn ich sehe, ich meine, ich kenne Leute, die damals 1999 hergekommen sind und geblieben sind und die versuchen jetzt eine Green Card zu bekommen, also einfach ist es nicht. Also man braucht schon einen guten Anwalt und Gibt es denn in New York so eine österreichisch oder deutsch sprechende Kolonie, Leute, mit denen du verkehrst oder sehr viele Menschen, die aus Österreich, Deutschland kommen? Also die österreichischen Lehrer, die damals mit dem Programm gekommen sind, die sind natürlich alle untereinander irgendwie in Verbindung, das auf jeden Fall. Sonst gibt es eigentlich weniger, also es gibt kein Viertel, in dem jetzt Österreicher besonders bevorzugt wohnen. Ja. Man trifft sich halt hin und wieder am Österreichischen Kulturinstitut oder so. Ach so, sowas gibt es dann doch. Aber es sind nicht so viele, also es ist eher verstreut. Deutsche gibt es schon einige mehr, aber ja. War die Liebe auch irgendwie ein Argument, dass du wieder zurückgegangen bist? Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Also, ich hab's mir doch fast schon gedacht. Ja, das war auch ein Grund, wobei es war jetzt nicht der Hauptgrund, weil ich das irgendwie ja nicht ganz allein von dem jetzt abhängig machen wollte. Ja, aber ja. Ich hab schon einen Freund auch hier, der aber, dazu muss ich auch sagen, die letzten 2 Jahre mit mir auch in Österreich war, aber er ist Amerikaner. Und das war dann schon auch ein Grund, aber... nachdem unsere Beziehung eher ein bisschen, also mit vielen Auf und Abs verläuft, habe ich mir gedacht, nein, also das allein sollte es nicht sein. Also. Ja. Michaela, wie ist die Stimmung im Moment in New York? Ich stelle mir das wahnsinnig vor, dass wahrscheinlich die ganze Welt zum Einkaufen nach New York kommt, jetzt vor Weihnachten, oder? Also ich war jetzt schon länger nicht mehr in Manhattan, ich vermeide es, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also was... Wenn man Einkaufsstreis irgendwie oder einkaufen, also wo die Massen einkaufen, also New York ist noch, ich weiß nicht, 100-mal schlimmer. Man merkt halt schon, dass der Dollar momentan recht schwach ist im Vergleich zum Euro. Es sind sehr viele Franzosen hier und auch Deutsche immer wieder. Es ist schon los, aber ja. ich versuche eigentlich einen weiten Bogen um Manhattan zu machen. Das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr klug, das genau jetzt so zu machen, wie du es gerade beschrieben hast. Wie ist das Wetter? Ist es kalt bei euch? Also heute ist ungefähr das scheußlichste Wetter, was man sich vorstellen kann. Wir hatten zuerst starken Schneefall und dann ist das Ganze in Regen übergegangen. Ich würde so gerne mal New York im tiefen Schnee erleben. Das habt ihr ja manchmal, wie man das im Fernsehen sehen kann. Das muss ja ganz malerisch sein, wenn man durch diese Metropole geht und es ist still und die Straßen sind zugeschneit. Das stelle ich mir ganz toll vor. Ja, das ist total toll. Ich glaube 2003 habe ich das einmal erlebt. Da war so ein richtiger Blizzard. Ja. Und das war also wir haben dann natürlich auch schulfrei bekommen. Das ist natürlich das besonders Tolle. Da braucht man dann nicht in die Arbeit gehen. Ja. Das ist toll. Also da waren wirklich die Schneemassen und der Schnee ungefähr einen Meter hoch gestanden. Wahnsinn. Das ist schon ganz besonders, ja. Michaela, es hat mich sehr gefreut, dass du dich hier gemeldet hast bei uns. Du hörst uns dann vermutlich übers Internet. Genau, ja. Und ich möchte an der Stelle auch alle vom Domian Forum grüßen lassen. Ach, das ist sehr nett. Nachtlager.de. Genau. Das ist sehr schön. Das mache ich an dieser Stelle auch dann sehr gerne. Schließe ich mich den Grüßen an. Also, alles Liebe und schöne Grüße in die Vereinigten Staaten nach New York. Danke. Und auf dass es dir weiterhin so gut dort gefällt. Aber da habe ich gar keine Bedenken. Okay, danke. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war die Michaela aus New York. So, jetzt gehen wir zu Rosi, 21. Guten Morgen. Hallo Rosi. Du rufst aber nicht aus dem fernen Ausland an. Nein. Ich bin in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Ja. Ganz solide. Ja, eigentlich schon, ja. Also zuerst möchte ich dir erstmal gratulieren. Also ich gucke deine Sendung sehr gerne an. Ehrlich. Das freut mich. Vielen Dank. Also mir macht es jeden Tag immer Spaß. Ich bin immer bis um 2 Uhr wach und dann gehe ich ins Bett. Das ist dann natürlich immer sehr spät, ne? Das ist, ja, genau. Ja. Aber ich arbeite ja nur abends. Also von daher, also von also nachmittags. Von daher geht es. Was machst du beruflich? Also momentan nicht. Mhm. Ich bin jetzt Abiturientin seit diesem Jahr. Und ich arbeite jetzt nur als Teilzeit. Das ist mir ein bisschen die Zeit ein bisschen so. Du bist Abiturientin, oder was hast du gerade gesagt? Ja, genau, ja. Machst du im Erwachsenenbildung nach, oder wie? Nein, ich bin 21 und... Ach so, ganz normal, auf ganz normalem Wege. Ja, genau. So. Ich habe halt, ich habe letztes Jahr halt mein Jahr ein bisschen versaut, ja. Mhm. Also ich habe es ein bisschen versaut, also ich musste dieses Jahr nochmal mein Abi nachholen. Ach so. Ja, und deswegen, also auf dein Thema zurück, mein Jahr 2007. So, genau, das Jahr 2007 für Rosi. Genau für mich. Und zwar war das so, ich hatte ja letztes Jahr mein Abi nicht geschafft. Ja. Und es war 2006 und deswegen habe ich mein neues Ziel gesetzt. 2007 wird alles anders. Ja. Da denke ich erstmal an mich und an meine Zukunft, ob das jetzt beruflich ist oder ob das mein Liebesleben ist oder ob das Familie ist. Also das war mir jetzt total egal, weil ich habe mich nur auf mich konzentriert. Mhm. Und ich kann echt sagen, Domian, diese Entscheidung war sehr richtig. Mhm. Und ich rate es auch wirklich jedem. Also was ist denn aus der tollen Entscheidung jetzt geworden? Das habe ich gerade gar nicht richtig kapiert. Du hast dein Abitur gemacht. Genau. Du hast es gemacht, weil du hast es in 2006 versemmelt. Genau. Und hast gesagt, 2007 ist mein Jahr. Genau, ja. Zum Beispiel auch beruflich oder schulisch. Genau. Ich will mein Abitur schaffen. Genau. Also meinen beruflichen Weg habe ich sehr gut gemeistert. Ja. Und mein Liebesleben ist jetzt auch total schön. Also wir sind zwar jetzt kurz vorm Ende von diesem Jahr, aber ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Auch in diesem Jahr? Ja, also. Das ist ja spektakulär. Also das kam. Das ist ja noch wichtiger als das Abitur, sage ich jetzt mal so spontan. Naja, müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist ja toll. Du hast die Liebe deines Lebens im Jahre 2007 gefunden. Also ich kann sagen, das ist meine Liebe meines Lebens. Mann. Aber das kann man sich ja eigentlich auch nicht so vornehmen, wie du... Nein, es kam auch ganz, ganz unerwartet. Das war dann eine schöne Fügung. Ja, genau. Und ich glaube, wenn etwas unerwartet kommt, dann ist es viel, viel wertvoller als etwas, wo man dauernd immerhin wartet. Ja, und deswegen ist es einfach, ich bin glücklich und ich habe... Du bist glücklich, du hast Abitur. Genau. Was will man mehr? Genau. Also es ist alles noch... Ich hoffe, die nächsten Jahre werden genauso schön wie dieses Jahr, auch wenn es etwas hart gewesen ist, aber ich habe... Aber ich meine, das eine, das hast du dir dann auch wirklich hart verdient. Ja. Das ist eine Frage auch von der Disziplin gewesen. Du hast gesagt, ich habe einen Misserfolg gehabt und das darf jetzt nicht wieder vorkommen. Das ist eine gute Erfahrung, wenn man das mit sich selbst gemacht hat. Ja. Ne? Das heißt, du weißt, wenn du was willst, kannst du das wirklich Ja. Du schaffst es dann, ne? Das war ja so, ich war ja erst auf der Hauptschule. Mhm. Und dann war ich auf der Realschule. Ja. Und dann habe ich mein Abitur gemacht. Also das war total durch die Landstraße, ja, aber irgendwann kam ich auf die Autobahn. Also das ist halt. Wie lange warst du auf der Hauptschule? 9 Jahre. 9 Jahre, ich auch. Ich auch, ja. Ich habe auch diesen Weg, diesen eher krummen Weg gegangen, bin den gegangen und weiß, dass das schon schwieriger ist, als wenn man so schon früh aufs Gymnasium kommt und ja, genau. So den normalen Weg absolviert. Das ist härter. Ja, das ist etwas, also der Niveau, also das Niveau ist total anders da. Also mhm. Man kann sich das gar nicht vorstellen und zwar, also ich habe mich am Anfang sehr, sehr, sehr bemüht, mitzuhalten, mitzukommen mit dem Stoff, ja. Aber ich habe es geschafft. Ich fand das damals irre schwer. Von der Hauptschule, da war das Niveau wirklich ziemlich unten, dann ja. in eine gymnasiale Oberstufe zu gehen. Ja, das stimmt. Ich habe damals wirklich gelernt wie ein Wahnsinniger, um Anschluss zu finden an die ja, anderen. Ja, also, das stimmt. Also wenn man am Anfang nicht dabei ist, dann muss man nach einer Weile sich langsam aufrappeln, sonst klappt das nicht. Ja, ja. Deswegen ja, ja. Habe ich auch wiederholt, also mein Abitur, ja. Also eine Kämpferin ist die Rose. Ja. Und ein Glücks. Aber erst seit diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ich vielleicht ist mir ja so ein Blumentopf auf den Kopf gefallen oder so, aber seit diesem Jahr ist es einfach so, dass mich interessiert überhaupt nichts anderes. Nur mein Leben ist für mich am wichtigsten. Hast du dich denn vorher sehr so... Ja, ich habe mich immer um meine Mitmenschen gekümmert oder meine Familie. Also es ging darum, mein Vater ist Schizophrenie krank. Und was ist er krank? Ja, der hat Schizophrenie. Also ach, Schizophrenie. Mhm. Genau, ja. Und das war ist auch ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Familie. Mhm. Also, und deshalb, das bleibt irgendwo hängen im Kopf. Mhm. Und deswegen kann man sich nicht immer so weiterentwickeln. Aber wir sind 2 Kinder und meine Mutter hat uns sehr gut erzogen und ich bin richtig stolz auf sie, dass sie das, obwohl sie ja also alleinstehend ist, das alles geschafft hat. Mhm. Und dadurch habe ich auch noch mehr Ärger bekommen, eigentlich diesen Weg zu gehen. Mhm. Also obwohl mein Vater vielleicht krank ist oder obwohl sie vielleicht die Kinder waren von einem Irren, ja, sage ich mal, so wie es Leute halt nun mal sagen, ja. Aber ich bin stolz darauf und deswegen, dieses Jahr sind solche schönen Sachen passiert. Du strahlst es richtig in deiner Stimme aus. Sehr viel Begeisterung. Ja, weil das ist auch so, weil wenn man immer traurig ist, ja, ja, oder wenn man immer Sachen erlebt, die gar nicht so schön sind, mhm, dann erkennt man das Schöne erst dann, also erst recht. Mhm. Ich muss auch mal sagen, ich höre ja hier auch sehr, sehr viele ganz traurige Sachen. Und freue mich dann auch immer, wenn ich mit Leuten sprechen kann, so wie jetzt mit dir, die sich einfach freuen, die was Tolles erlebt haben, ja, und wo es bergauf geht. Bergab geht sowieso irgendwann wieder mal, immer, so ist es ja im Leben. Natürlich. Aber dann halt die andere Seite auch zu hören, ist sehr schön. Was sind deine Pläne? Du hast jetzt ein Abitur in der Tasche. Was möchte ich? Gehe mal davon aus, dass du studieren willst. Ja, ich möchte studieren. Was möchtest du studieren? Ich möchte Business studieren, also Management, International Management. Aha, und ich komme ja ursprünglich aus der Türkei. Also ich habe Pläne, dass ich vielleicht, also wenn ich mein Studium beendet habe, ja, dann meinen Master zu machen und dann in die Türkei zurückzugehen und dort in anderen großen Unternehmen zu arbeiten. Dann wirst du doch einen Weltkonzern führen. Genau. Natürlich. International Management, das klingt schon nach großer Karriere und nach viel Geld verdienen irgendwann. Aber es klingt auch nach sehr viel Stress. Also ich bin ein Mensch, also Stress, ich habe kein Problem mit Stress, ja, weil ich habe zu von der Schule auch her. Aber wenn ich zu viel Stress habe, dann blocke ich ab und kümmere mich erstmal um mich und ja, dann gut. So. Aber das kommt ja alles. Also ich weiß ja nicht. Man muss es langsam angehen lassen. Jetzt hast du diese eine Hürde genommen und jetzt. Ja, genau. Gibt es einen besonderen Vorsatz für das Jahr 2008? Ja. Ich werde genauso weitermachen, wie ich jetzt bis jetzt dieses Jahr. Also ich werde genauso weitermachen wie dieses Jahr. Gut, das ist doch genau ja, der Satz, ne? Also wenn ich das genauso schaffe wie dieses Jahr, dann hoffe ich mir und ich wünsche mir auch und ich wünsche für andere Menschen, die mir gerne zuhören, dass sie das auch schaffen, ja, weil alles liegt in unserer Hand. Liebe Rose, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Und für die optimistischen Worte. Und auf dass deine Wünsche wahr werden, auch für das nächste danke. Jahr und überhaupt. Dankeschön. Alles Gute, ich drücke dir die Daumen. Dankeschön, ich dir auch. Tschüss, tschüss. Danke. Und hier ist der Reiko. Ja, moin. 29 ist er, ne? Ja, genau, 29. Reiko. Reiko, wie war dein Jahr 2007? Ja, mein Jahr 2007 war so, ich bin seit 2003 nierenerkrankt gewesen und seit 1990 bin ich an Diabetes erkrankt. Mhm. Seitdem auch insulinpflichtig. Mhm. Und ab 2005 an der Dialyse und dieses Jahr am 8.8.2007 habe ich zwei Spenderorgane bekommen. Oh. Ja, also zwei neue Nieren bekommen? Nee, ich habe eine neue Niere und den Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, ja, so dass ich mein Diabetes auch losgeworden bin, sag ich mal in Anführungszeichen. Ja, also in diesem Jahr zwei neue Organe bekommen. Ja, also das ist ja, wirklich dann schon ein gravierender Einschnitt im Leben. Ja, das ist, ja, genau. 2007 zwei neue Organe bekommen. Wann war die Transplantation? Also die Transplantation, ich habe am 8.8.2007 den Anruf bekommen von meiner Dialysepraxis. Mhm. Und bin dann drei oder vier Stunden später in der Uniklinik gewesen. Ach, so schnell geht das dann? Ja, ja, also das geht ratzi, weil das, weil die Niere, die könnte ruhig länger, sag ich mal, aus dem Körper draußen bleiben, aber die Bauchspeicheldrüse ist halt so ein Organ. Ein empfindliches Organ, das ist gar nicht. Genau, was frisch wieder transplantiert wird. Ja. Und bin dann um 7:30, also 19.30 Uhr in den OP gekommen und bin am 9.8. um, ich glaube, bei 2 oder 2:30 rum das erste Mal wieder in der Intensivstation aufgewacht. Ja. Und das ist alles super gelaufen. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's heute super. Dir geht's super. Ja, keine Schmerzen? Nein, absolut nicht. Absolut nicht? Nein, Ich stelle es mir kompliziert vor, das ist eine große Operation, das alles rauszunehmen, was Neues einzupflanzen. Ja, ja, genau. Also ich habe einen kompletten Bauchschnitt, also der geht vom unter der Brust, also unterm Rippenbogen, sage ich mal, praktisch in der Mitte, über den Bauchnabel geht er los, ja. Bauchnabel ausgespart bis zum Schambein und da wird dann komplett die Bauchhöhle, wird alles rausgenommen, das andere wieder reingepackt, angeschlossen an die Arterien. Ja. Und dann fängt das auch an zu arbeiten. Also es hat sofort angefangen zu arbeiten. Also der Körper hat bisher die Organe akzeptiert? Ja, ja. Also mein Körper, ich hatte bis jetzt noch keine Abstoßungsreaktion. Wie lange besteht die Gefahr, dass der Körper dann doch die Organe abstoßen könnte? Ja, also die Gefahr besteht, also das erste halbe Jahr bis ein Jahr ist die Gefahr ziemlich groß. Ah, ja. Also das ist eine kritische Phase. Mhm. Aber die Gefahr besteht eigentlich immer. Die besteht also immer. Wenn ich meine Medikamente nicht nehmen sollte, regelmäßig und auch die richtige Dosis, praktisch diese Immunsuppressiva, dann kann es sein, dass ich daran, dass erstens die Organe abgestoßen werden, weil es ja immer ein anderes Gewebe ist, also ein anderes Eiweiß. Mhm. Und dass dann dadurch, dass ich dadurch auch sterben kann. Mhm. Das heißt, das muss man auch immer wieder sagen, dass die Leute, die transplantiert wurden, wirklich, wie du es gerade auch nochmal erwähnt hast, ihr Leben lang sehr starke Medikamente nehmen müssen. Ja, ja, genau. Um das zu gewährleisten, dass der Körper die Organe nicht abstößt. Genau, also das Immunsystem wird, sag ich mal, runtergefahren. Genau. Also man ist halt anfälliger für Grippe oder. Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, das hat ja schon auch gravierende Nebenwirkungen, denn diese Medikamente vor allen Dingen. Damit muss man dann ja auch zurande kommen. Damit muss man eigentlich gut zurande kommen, ja. Aber dennoch ist das nicht so belastend wie das, was du vorher erlebt hast. Nein. Also auf keinen Fall. Weil früher war es halt Dialyse, dreimal die Woche für 5 oder 6 Stunden dran gelegen. Also du hast sehnlichst darauf gewartet, auf die Organe. Ja, was heißt wenig? Also es gibt unterschiedliche Listen, wo Spender drauf sind. Also bei Niere und Bauchspeicheldrüse ist die Liste kürzer als bei nur Nierenpatienten. Mhm. Weil diese Kombination halt, also Diabetiker, die eine Niere brauchen, nicht so oft sind, sag ich mal, als nur Nierenpatienten. Mhm. Da gibt's halt mehr von. Und darum ist die Liste länger und die Wartezeit halt auch länger dadurch. Ja, wenn du dieses Organ, die Organe nicht bekommen hättest oder du hättest noch viel länger warten müssen, wäre das für dich dann unter Umständen lebensgefährlich geworden? Ja, also ich bin ja nur, sag ich mal, noch 29, ein paar Tage nicht mehr, aber für jüngere Leute, die können es eigentlich ganz gut verkraften. Mhm. Aber meistens ist es ja doch bei älteren Leuten, sag ich mal so 50, 60, die dann halt irgendwie eine Niereninsuffizienz bekommen. Also die Chance ist halt gering. Und dann die OP dazu, die kommt nicht mal auf die Beine und das ist schon schwieriger. Ja, du hast es gerade noch mal erwähnt, du bist ja wirklich noch sehr jung und du warst noch viel jünger, als die Krankheit angefangen hat. Das haut einen ja dann auch völlig aus diesem normalen, jungen Leben raus. Das hat mich richtig rausgehauen. Das glaube ich. Ja, So in dem Alltag, wie hat sich diese Krankheit in den letzten Jahren bei dir in dem Alltag am meisten bemerkbar gemacht? Ja, am meisten bemerkbar eigentlich dadurch, dass ich nicht mehr flexibel war. Also ich konnte nicht mehr dann los, wann ich wollte. Ich musste immer, sag ich mal, an Ort und Stelle sein, damit ich zur Dialyse komme. Mhm. Wenn ich meine Eltern besucht habe, die wohnen etwas weiter weg, dann musste ich mir da in der Dialysepraxis halt Termine holen, dass ich da dort dialysiert werde. Ja. Ja. Und das ist halt immer, sag ich mal, also man kann nicht wirklich jetzt irgendwo hinfliegen oder irgendwo hin. Ja, ist klar. Ne? Man muss immer zusehen, dass man zur Dialyse kommt. Ja. Wie war das? Ja? Nee. Ja, wie war das so mit Beziehungen? Könnte ich mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen abgebremst ist, wenn man so... Ja, doch. Also man ist ja doch ein bisschen eingeschränkt und ein bisschen, was heißt gehemmt, aber viele können es halt nicht verstehen. Ja. Viele haben da auch Scheu vor. Ja. Und ich hatte, also wo die Krankheit ausgebrochen ist, war ich noch in einer Beziehung, allerdings ist die auch daran, sag ich mal, mehr oder weniger kaputt gegangen, weil meine Partnerin damals nicht damit klargekommen ist. Und, wie traurig. Ja, eigentlich schon, aber auf eine Art konnte ich es auch verstehen, weil sie war ziemlich jung und man will ja doch noch irgendwo sein Leben leben und nicht dann schon halt, sag mal, irgendwo so doll gebunden sein. Und im Moment bist du auch noch solo? Ich habe meine Traumpartnerin noch nicht gefunden. Ach so. Also die Organe sind da, jetzt fehlt da noch eine tolle Frau und dann ist alles... dieses Gespräch sollte mich jetzt wieder dazu führen... Nein, wirklich nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Organspende ist. Ach so, ja, also da muss ich auch ehrlich sagen... Also aber wirklich. Ja, ich habe da meine Familie auch mit angesteckt und Bekannte und so, also habe ich auch gesagt, unbedingt. Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, für die Leute, die das halt dann entnommen bekommen, für die gibt es keine Rettung mehr. Also es gibt auch wieder eine Schattenseite, sag ich mal. Aber dadurch wird ja nicht nur mein Leben, sag ich mal, gerettet, da wird das Herz verpflanzt, da wird die Lunge verpflanzt, da wird der Darm verpflanzt. Also Leute, besorgt euch einen Organspendeausweis. Unbedingt. Das ist schon eine wichtige Sache. Ja. Unbedingt, ja. Also, lieber Reiko, ich freue mich, dass es dir gut geht und drücke dir die Daumen, dass es dir gesundheitlich weiter so stabil geht und dass es gut läuft. Ja, aber ich denke schon. Also da bin ich auch optimistisch und das wird echt so weitergehen. Und eine tolle Frau wünsche ich dir. Ja, das wünsche ich mir auch noch. Lieber Reiko, alles Gute. Okay, tschüss. Danke und frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ne? Sehr nett von dir, die wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Brigitte ist hier. Brigitte ist 42. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Brigitte. Hallo. Also mein Jahr 2007 ist ziemlich geprägt worden durch meine Tochter. Mhm. Die ist so vor 2,5 Jahren zum Punkrock reingeraten. Mhm. Was heißt reingeraten? Ist mit Herz und Seele dabei auch. Wie alt ist sie denn? Die ist 15 jetzt. Und vor 2,5 Jahren schon in die Szene so gekommen? Ja, so halt eben musikmäßig hat es angefangen mit einem Konzert in Düsseldorf und und sie ist halt dann eben dabei geblieben. Mhm. Und das Krasse ist halt, dass sie sich verliebt hat in einen von den Musikern vor 2,5 Jahren und das hält also bis heute noch an. Ich hatte erst gedacht, das ist nur eben eine Phase in dem Alter. Ja. Wie alt ist denn der Musiker? der ist 31. Oh, das ist aber schon ein bedenklicher Unterschied. Das ne? ist ein sehr bedenklicher Unterschied und der sieht das halt genauso. Und aber nichtsdestotrotz ist halt eben dieses Jahr dann extrem geworden, dass wir viele, viele Konzerte besucht haben. Ach so, sie ist nur in ihn verliebt, nicht er in sie. Ja, also es ist schon gegenseitig, nur ist er halt so vernünftig und sagt, du bist mir zu jung, das geht nicht mit dem Alter. Und es ist für ihn halt auch nicht so einfach, ne? Und für meine Tochter dann halt eben auch nicht, überhaupt nicht. Ne? Und das hat schon dieses Jahr hier ziemlich geprägt in der Familie halt auch. Und also diese Liebesgeschichte oder Liebesschwärmerei deiner Tochter, deiner 15-jährigen Tochter zu diesem über 30-jährigen Musiker. Ja. Stelle ich mir schwierig vor. Wahrscheinlich findet sie, provoziert deine Tochter deine Kritik, ne? Wenn du sagst, dass er ist zu alt und das funktioniert nicht, das sollte nicht sein. Oder wie geht sie damit um? Also sie geht, ich sag mal, ich habe das Glück, dass meine Tochter sehr, sehr mit beiden Beinen auf der Erde steht. Also sehr, sehr vernünftig. Von daher sage ich mal, kann ich die Zügel etwas länger lassen, als man das bei vielen, vielen Kindern heutzutage kann. Mhm. Für sie ist halt das Wichtigste auch die Schule alles, ja, und sie sieht das wohl auch schon ein, sie versteht das auch, aber sie sagt, ich bin halt jetzt verliebt und ich will nicht noch 2 Jahre warten, weil er sagt auch, vor 18 läuft da überhaupt gar nichts, ne? Und es ist dann auch immer ziemlich lustig, wenn ich dann mal mit auf den Konzerten bin mit ihr, wenn man dann sieht, wie gesagt, von ihm ist halt das Gefühl auch da, aber es darf halt nicht und es kann halt nicht sein, ne? Und ich finde es halt also von ihm auch sehr, sehr gut, dass er dann halt eben so vernünftig bleibt und auch so vernünftig ist. Und er mit dir auch den Kontakt sucht und ihr miteinander... Nein, Das nein, nicht? Absolut nicht. Ach so. Absolut ach so. Nicht. Also er hat mit dir noch gar nicht richtig gesprochen? Nein, nein. Also er möchte da auch gar keinen Kontakt mit mir haben, ja. Weil dem ist das auch alles peinlich. Mhm. Ne? Also das ist schon sehr unangenehm. Hat der denn eine Freundin? Er hat eine Freundin, ja. Ach so. Und das bremst deine Tochter auch nicht? Das bremst meine Tochter auch nicht, ja, weil das ist auch immer nichts Ganzes und nichts Halbes, ja. Also. Aber wie komisch, der ist ein Typ, der ist ein Musiker, der ist 31. Ja. Der hat eine Freundin, das ist bekannt. Deine Tochter ist 15 Jahre alt und ist in den verknallt. Ja. Gut, das gibt's ja oft, solche Liebeleien, solche Schwärmereien. Mhm. Und er weiß das. Er weiß das. Sie ist also öfters schon mal an ihn herangekommen. Ja, ja, so die reden auch miteinander, die unterhalten sich auch, ja. Und wenn ich mir mal bedenke, was der schon alles angestellt hat, damit sie endlich begreift, ja, dass es halt eben in dem Alter auch nicht geht. Ist er denn in dieser Szene eine Berühmtheit? Nein. Nee, das nicht. Also so sehr berühmt, nee, er ist schon bekannt, aber so eine ganz große Berühmtheit. Ach so, nicht, und er hat aber auch schon einiges angestellt, um ihr zu sagen, pass mal auf, Mädel, ist nicht. Ja. Richtig. Wirklich? Hat das so ganz konsequent und definitiv gesagt? Ja, zuletzt heute Abend noch, also da hat es ziemlich mächtig gerumst, ja. Und da hat er ja wirklich ganz klipp und klar gesagt, lass mich jetzt endlich in Ruhe, begreif das endlich, ich habe eine Freundin, ja. Mhm. Und aber vielleicht ist das jetzt ein bisschen heilsam für sie, dass wenn er. Du bist skeptisch. Ja, nee, also das ist so, ich habe sowas selbst noch nicht erlebt, muss ich sagen, ja. Mhm. Also das ist, dass sie zwar jetzt ziemlich wütend ist, ja, sagt, boah, das habe ich noch nicht erlebt, ja, und was bildet der sich ein und hat sich voll aufgeregt, ja. Mhm. Aber wenn ich ihr dann sag so, letzte Konsequenz, dann mach den Schlussstrich da drunter und sie hat halt etwas, was er auch weiß, was sie hat, das ist ein Schmuckstück halt eben, was sie auch trägt, ich sag, dann drückst du ihm das jetzt in die Hand, ich sag, und dann ist das gut und dann ist das auch Schluss, mhm. ja. Er sagt so, nee, dann ist ganz vorbei, dann ist ganz aus, also sie lässt es immer noch nicht ganz sein. Das ist ein Punk. Rocker, ne? Punkrocker. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du mit da auch dann auf die Konzerte gehst. Ja. Ist das, ich gucke mal gerade auf dein Alter, aber mit dem Alter hat das ja nichts zu tun, das ist ja Unsinn. Ist das dein Musikgeschmack? Ja, auf jeden Fall. Ehrlich? Ja. Das ist ja lustig. Also ich gehe da richtig mit, deswegen sage ich ja, also das hat mein Jahr wirklich völlig auf den Kopf gestellt. Ja, ne? Und es macht auch voll Spaß. In wie vielen Punk-Rock-Konzerten warst du? Oh, in diesem Jahr? Also 10 bestimmt. 10 bestimmt? Sind bestimmt auch mehr. Also bei meiner Tochter sind es so um die 50 gewesen dieses Jahr. Also Punkrock, wer davon keine Ahnung hat, beschreibt das mal. Ja, also was geht da ab? Ja, ich sag mal, wenn man erstmal Punkrock hört, man verbindet das viel mit Drogen und so weiter, ja. Aber das ist nicht so. Da gibt es Unterschiede. Es gibt auch in der Punkrock-Szene Unterschiede. Mhm. Es gibt wirklich, wenn ich das so ausdrücken darf, sehr, sehr asoziale Punkrocker, ja. Also die wirklich zur untersten Schicht gehören. Und ich sag mal so, wo meine Tochter in den Kreisen verkehrt, ich habe viele, viele Leute kennengelernt. Und es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Es ist ein Miteinander. Es ist jeder wirklich für den anderen. Okay, das sagen die Howard Carpendale-Fans auch. Ja, es ist... Nein, ich meine, erklär mal so, es ist sehr laut, ne? Es ist sehr laut. Es ist extrem laut. Teilweise, es gibt ja auch da wieder in der Musik Unterschiede. Ja? Verstehe. Aber die Leute sind eher dunkel angezogen, kann man sagen, ne? Auch, ziemlich extrem geschminkt. Richtig. Ja, und haben auch schon mal, also laufen natürlich auch viele mit Irokesenschnitt rum oder die Haare gefärbt halt. Jetzt habe ich gerade so eine scherzhafte Bemerkung mit dem Alter gemacht. Wie ist das Alter, das Durchschnittsalter auf diesen Konzerten? Ja, ich sag mal so 30. 30, doch. 30 so, ja. Ah, ja. Also es gibt auch ein paar Ältere noch dabei, aber die sind dann wirklich zu zählen, so, wo ich dann zugehöre. Dann bist du die Punkrock-Oma. Ja, so ungefähr, ja, genau. Aber Brigitte, irgendwie hört sich das, finde ich, das doch ganz gut an. Ja. Du gehst mit deiner Tochter dahin, dir gefällt das auch und sie akzeptiert das auch, dass du damit hingehst. Ja, also ich sag mal, vor ihren Schulkolleginnen erzählt sie dann immer, sie ist alleine da und ich hole sie dann ab. Ach so. Und so, ja. Also ja, das gut. Ist ihr dann doch ein bisschen peinlich. Gut, und beruhigend finde ich dann auch, dass der Typ dann jetzt doch wirklich klare Linien aufgezeigt hast und vielleicht, oh Gott, sie ist wirklich noch sehr jung. Ja. Da musst du noch ein bisschen leiden, das mussten wir alle. Richtig. Und dann wird sie es irgendwann kapieren und dann kommt ein 18-jähriger Punkrocker und dann ist der alte vergessen und Vergangenheit. Ja, sicher. Sie hat ja auch zwischendurch mal versucht, sich dann irgendwo was aufzubauen, ja, aber das ist dann, sag ich mal, eben durch diese Sache dann auch wieder kaputt gegangen. Verstehe. Naja, das ist das alte Lied. Ja. So, ich gehe mal davon aus, dass du noch viele Konzerte besuchen wirst nächstes Jahr. Ja. Viel Spaß dabei. Schönen Gruß an deine Tochter. Jo, schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Katharina. Katharina ist 19. Guten Morgen. Hallo. Katharina, dein Jahr 2007. Ja, mein Jahr hat viel mit Magersucht zu tun. Oh, das heißt, du bist sehr magersüchtig. Ja, das heißt, sehr magersüchtig sieht man selber ja wahrscheinlich nicht so. Aber du bist, wie lange magersüchtig schon? Seit Anfang diesen Jahres. Ach so. Also wirklich ab Januar diesen Jahres. Und da habe ich jetzt bis letzten Monat, ich habe Anfang des Monats so für mich, also eigentlich im November gedacht, jetzt so geht's nicht weiter, habe ich 19 Kilo abgenommen. Wie viel wiegst du denn jetzt noch? Ich habe jetzt wieder 2 Kilo zugenommen, wiege jetzt 49 Kilo. 49. Wie groß? 1,80 Meter. 1,80 Meter? Ich habe 47 gewogen und jetzt wieder 49. Der erste Schritt ist getan. Kam das im Januar so von heute auf morgen? Ja, irgendwo schon. Du hast also bis das ganze Jahr 2006 und vorher ganz normal gegessen? Ja, das heißt normal gegessen. Ich denke, gerade so in meinem Alter ist es so ein bisschen normal, dass man denkt, oh ja, jetzt... Ja, klar. Ne, ein bisschen schon, ja. Viel und dann kam das wirklich an Weihnachten, dass ich mich im Spiegel gesehen habe und auf einmal gedacht, boah, bist du fett geworden. Und das war wirklich von heute auf morgen. Hast du nicht mehr gegessen? Nein, da habe ich einfach aufgehört. Erbrichst du auch? Teilweise ja, aber das verbiete ich mir auch, weil ich halt auch Angst habe, dass es dann von der Anorexie zu einer Bulimie wird. Und das kann so schnell gehen und das möchte ich nicht. Und das möchte auch eigentlich gar nicht mehr magersüchtig sein. Ich will es nicht. Das ist die Hölle. Ja. Was ist die Hölle für dich daran? Ja, mich ständig zu kontrollieren und ständig so durcheinander zu sein, ständig nicht zu wissen, was darfst du jetzt noch essen? Eigentlich darf man überhaupt nichts essen. Da redet man sich selber ein. Und auch ständig diese Gefühlsschwankungen und diese ständigen Auseinandersetzungen mit meiner Mutter, meinem Freund, und diese Vorwürfe, die ich dann auch mache, die vielleicht auch teilweise nicht gerechtfertigt sind. Die machen dir Vorwürfe oder du machst denen Vorwürfe? Nein, ich mache denen Vorwürfe. Warum? Weil ich mich kontrolliert fühle bei allem, was ich tue, obwohl ich mich selber nur kontrolliere. Ich fühle mich von allem beobachtet, alles, was ich mache, ist falsch und ich muss immer perfekt sein, ich muss funktionieren und es muss alles klappen. Ist denn das Thema Essen dann auch ein großes Thema bei euch in der Familie oder mit dem Freund? Jetzt in letzter Zeit, natürlich dieses Jahr geworden, vorher nie gewesen. Geht dir das auf die Nerven? Wie? Dass die zum Beispiel immer sagen, du isst doch noch was und es ist doch schädlich, wenn du nichts isst. Und also dass die auf dich einreden, dir gut zureden wollen vielleicht. Nervt dich das? Wenn sie es machen würden, würde es mich nerven, aber sie machen es nicht. Die machen das, ich kann denen keinen Vorwurf machen. Jeder Magersüchtige würde sich wünschen, so einen Rückhalt zu haben und so viel Verständnis entgegengebracht zu bekommen. Und ich werde halt immer... Es wird sich einfach nur gefreut, wenn ich gegessen habe. Und es wird einfach nur registriert, dass es super ist und dass es ein Schritt ist. Und auch, dass ich selber angefangen habe, mich um einen Therapieplatz zu kümmern. Weil ich einfach gemerkt habe, es geht so nicht mehr. Hast du dich nur gekümmert oder ist da auch schon was draus entstanden? Wirst du einen Therapieplatz bekommen? Ich bin seit Anfang des diesen Monats jetzt fest in der Therapie. Habe mich aber dagegen unheimlich gewehrt, weil ich nicht, also gewehrt, stationär reinzugehen, was aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr änderbar gewesen wäre. Eigentlich ab 47,7 Kilo wäre es nicht änderbar gewesen. Ja. 47 habe ich gewogen, habe mich dann hochgegessen und geguckt, dass ich da drüber bleibe und dass ich es selber in die Hand nehmen kann, dass ich selber mein Leben wieder in den Griff kriegen kann. Das heißt, du gehst jetzt in eine ambulante Therapie? Ja, und die ist nur einmal die Woche und dazu habe ich mir, weil ich dachte, das wäre zu wenig, was es ja wahrscheinlich auch ist, mache ich noch eine Ernährungsberatung, damit ich erlerne auch wieder wirklich zu essen. Und also, ich stelle mal was fest, Katharina. Ich finde, dass du mit einem ungeheuren Elan gegen diese Krankheit vorgehst. Und ich glaube, wenn man das frühzeitig macht, wie bei allen Erkrankungen, bei allen Süchten, je früher man dagegen kämpft und gezielt angeht, desto größer ist auch die Chance, dass man es schafft, da rauszukommen. Ich finde es ganz erstaunlich. Das habe ich so noch nie gehört, dass jemand mit so einer Überzeugung sagt, ich will das nicht, ich leide darunter und ich leide jetzt schon ein Jahr darunter. Manche leiden da 10 Jahre oder noch länger drunter und haben nicht oder haben natürlich nicht mehr diese Kraft, wie du sie jetzt hast. Das finde ich toll. Es ist natürlich nicht jeden Tag gleich. Das gebe ich auch offen zu. Ja, ist mir klar. Aber das ist deine Haltung. Du hast eine Haltung dazu. Die Haltung ist, ich will das loswerden. Ich will diese Krankheit überwinden. Ich will leben. Das ist es. Genau, das, was toll. Was ich im Moment habe, ist nicht leben. Ja, das, was du jetzt hast, ist nicht leben. Du bist ein Sklave von dieser Erkrankung, ja. Ja, das, was ich am Anfang hatte, das war die totale Kontrolle über mich selbst. Und diese Sache, die ich gedacht habe, die ich kontrollieren kann, die kontrolliert jetzt mich. Und das sehe ich nicht ein. Genauso. Das will ich nicht. Finde ich gut, finde ich extrem gut, dass du das auch so formulierst und das auch so siehst für dich. Da brauchen manche, die deine Erkrankung haben, Jahre für. Jahre. Und dann, wenn man ihnen das dann sagt, dann hat man den Eindruck, dass man immer noch auf taube Ohren stößt. Es ist nur verdammt schwer. Und ich merke auch, dass es mir unheimlich schwer fällt, da selber noch, man sieht, aber diese ständige Todesangst, die da ist, weil man gesagt bekommt, so geht's nicht weiter. Mhm. Und ich merke, mir tut Liegen weh. Mhm. Ich kann meine Beine nicht übereinander tun, weil ich blaue Flecken davon bekomme. Mhm. Jetzt schon. Mhm. Und so kann es nicht weitergehen. Und ich möchte leben. Was machst du denn in deinem Leben so? Bist du Schülerin noch? Ich habe die Schule fertig gemacht und habe danach eigentlich eine Stelle gekriegt, konnte da aber schon nicht mehr. Also es war irgendwie alles, mein Leben war noch nie so einfach. Ich hatte schon viele Sachen, die ich durchmachen musste. Ach, das heißt, die Stelle die musstest du aufgeben wegen der Magersucht? Nee, das ist jetzt fast 2 Jahre her. Ach so. Habe ich aufgeben müssen, weil ich konnte nicht, in der Zeit hat sich jemand umgebracht, der Ex-Freund von meiner Mutter. Mhm. Und das hat mich zu sehr mitgenommen. Und das war einfach nicht machbar. Ja. Das konnte ich nicht. Mhm. Und da war dann halt ein Punkt, da hatte ich dann erstmal keine Perspektive. Und jetzt bin ich halt auch perspektivlos. Die einzige Perspektive, die ich im Moment habe, ist gesund zu werden. Ja, das heißt die einzige. Das ist ja die wichtigste und größte Perspektive. Ja. Das heißt, in diesem Jahr hast du nichts gemacht, beruflich. Ja, ausgeholfen. Ausgeholfen und konntest wahrscheinlich auch gar nicht so viel, weil du gar nicht die Kraft dazu hattest. Kraft denkt man immer, hat man, und es geht auch immer irgendwie. Aber aber man merkt schon, dass es einfach nicht mehr so leicht ist und auch dann seelisch auch gar nicht mehr machbar ist, weil ich nervlich so fertig bin, dass ich halt auch manchmal einfach nur heulen kann. Verstehe. Hast du ein gutes Gefühl zu deinem Therapeuten? Ja, sehr gut. Ich habe mich von Anfang an akzeptiert gefühlt. Und perfekt. Perfekt. Ist alles gut eingefädelt. Ich bin sehr optimistisch. Ja. Wenn du weiterhin so eine Power hast, wie du sie jetzt ausstrahlst, wirst du es schaffen. Ja, es gibt nur eine Sache, die mir noch sehr am Herzen liegt. Ja. Was mich unheimlich stört, ist diese Geschichte zum Beispiel im Moment von Nadia Abdel-Farag. Diese ständige Präsenz in den Medien, diese ständige Bloßstellen und sich ständig darstellen und sich über diese Krankheit zu definieren, das ist das, was, da habe ich auch schon mit vielen anderen Leuten drüber geredet, die gleiche Krankheit haben wie ich, das ist diese ständige Schlechte in den Medien, was dadurch publik gemacht wird. Es ist immer nur, ja, die ist, ich weiß nicht, die macht das einfach falsch. Ich finde, da muss da anders rangegangen werden. Es ist nicht nur, ich will dünn sein, sondern es ist wirklich, es ist nicht, sie tut es immer so ab und es ist die Hölle. Es ist wirklich die Hölle. So. Aber ist es nicht völlig egal, was diese Person darüber sagt? Bei dieser Person wahrscheinlich schon, aber... Ich wundere mich, dass du dich ja so darüber aufregst. Das hat auch mit dir und deinem Leben gar nichts zu tun. Man fühlt sich immer angegriffen, weil in der Öffentlichkeit ist es so, es wird alles über einen Kamm geschoren und es wird immer gesagt, ja, die wollen alle so sein wie Models zum Beispiel, sie wird immer dünn. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist immer noch dünner zu sein. Und wenn ich sein will wie ein Model, dann höre ich auf, ab einer gewissen Zeit zu hungern. Aber das geht einfach nicht mehr. Ich kann deinen gewissen Zorn verstehen, dass man da die Leute über einen Kamm schert und so. Aber das ist letztendlich alles zweitrangig. Erstrangig ist, dass du für dich eine Linie findest und dass du wieder zu deinem Leben zurückkommst. Weißt du, was in der Öffentlichkeit, wie, wer darüber redet und welches Sternchen aus dem Showbusiness was dazu sagt, ist trivial. Ich weiß aber, was es anrichten kann. Es zieht einen noch irgendwo weiter mit rein, weil man sich denkt, ich bin aber mehr wert, weil ich hungere aus einem ganz anderen Grund. Und das ist eine ganz komplexe Krankheit, da kann man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang. Ja, aber das ist ja vielleicht auch ein gutes Thema für deine Therapie, dass du einfach auch vielleicht so einen Trick dir erarbeitest, dass dich solche Sachen gar nicht mehr erreichen. Ja, das wäre toll. Ja, weil die haben für dein Leben keine Relevanz. Du hast den tollen Satz gerade gesagt, ich will leben. Das ist die Perspektive meines Lebens. Was sind die Pläne danach, wenn du es im Griff hast, oder? Ja. Ich möchte so gerne endlich, ich darf zum Beispiel im Moment, ich dürfte kein Auto fahren, wurde mir jetzt gesagt. Und ich habe auch allein durch, weil ich so verwirrt war, es nicht geschafft, zum Beispiel in eine Fahrschule zu gehen. Ich möchte eigentlich meinen Führerschein machen. Mhm. Ich möchte studieren gehen. Mir steht ja eigentlich alles noch offen. Ja, es ist doch immer sehr motivierend, wenn man Pläne hat. Wenn man keine Pläne mehr hat oder keine Hoffnung mehr sieht irgendwo, dann ist es schlimm. Aber du hast jetzt erst das nächste große Ziel ist, dass du diese Krankheit besiegst. Ja, das schaffe ich auch. Das schaffst du auch. Und dann machst du Führerschein. Ja. Schaffst du auch. Bin ich sicher. Da ist der Führerschein ja ein Witz dagegen. Und dann wirst du irgendwann studieren. Und was willst du? Willst du und wirst du studieren? Da sind so viele Sachen, die in meinem Kopf, das und da mache ich mir dann Gedanken drüber. Genau. Die Richtung so? Ach ja, schon Wirtschaft, aber auch Design, also irgendwie sowas in der Richtung. Also, Ich bin, wie gesagt, sehr optimistisch und finde deine Einstellung toll, Katharina, wirklich. Ja, danke. Die ist ja toll. Und drücke die Daumen, dass alles so läuft, wie du es gerne möchtest. Dankeschön. Alles Liebe, schöne Weihnachten. Jo, ebenso. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute, mein Jahr 2007. In der Technik war Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da, klar. Das ist die letzte Sendung vor unserer Weihnachtspause morgen. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, 0800 220 5050 und mailen domian@wdr.de. Ich möchte jetzt schon mal sagen, es sind schon sehr, sehr viele sehr nette Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr eingetrudelt. Ich kann die nicht alle persönlich beantworten und mich bedanken. Ich bedanke mich hier jetzt schon mal an dieser Stelle für all die tollen Sachen, die hierher zu uns gelangen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Tschüss, bis morgen. Ciao.